Das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten. Nämlich als man sie noch als Geldverleiher bezeichnet hat, ein dreckiges Handwerk, das ein ehrbarer Christ nicht ausüben wollte. Als die Ackermänner und die Nonnenmacher dieses Landes bei Hofe noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, statt als Dudesfreund der Herrscherin an der Tafel zu sitzen. Das dürfen sie nämlich erst, seit sie Kaisern und Königen die Wahlkämpfe finanzieren und dafür das Monopol auf den Silbertaler gefordert haben und bekommen haben. Wäre die Kanzlerin wirklich opportun gegenüber ihrem Volk, dann verlöre sie die Gunst der Geldverleiher. Ihre Macht ist nur geliehen, meine Damen und Herren. Dass Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gekürt wurde, ist eine Farce. Sie ist noch nicht einmal die mächtigste Frau im eigenen Land. Dass die Zeitungen jetzt schreiben, Ursula von der Leyen ist die zweitmächtigste Frau in Deutschland, ist eine vertölpelte Verdummbeutelung von Ihnen. Und zwar eine bewusste der Presse, die es schreibt. Die mächtigsten beiden Frauen in diesem Land sind Liz Mohn und Friede Springer. Bertelsmann und Bild-Konzern. Die Bild-Zeitung, die den Analphabetismus dieses Land ergreift, ja schon im Namen trägt, nicht wahr? Bertelsmann und Bild, die lautstarken Herolde eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Eine Handbewegung von Friede Springer genügt. Und die Lohnschreiber werden die Kanzlerin endgültig vom Thron holen und werfen sie ihrer eigenen Partei zum Fraß vor. Vielleicht erleben wir es schon demnächst. Die wahrhaft Mächtigen sind gewiss, dass sie die Gunst des Volkes schon verloren haben. Das macht die Kanzlerin so wertvoll. Denn solange sie die Gunst des Volkes hat, solange wird sie gebraucht. Aber nur solange sie die Gunst der Macht hat, wird sie es tun können. Eine Symbiose nennt man das in der Biologie. Aber wenn es zulasten des Wirtstiers geht, nennt man es eine parasitäre Symbiose. Und das Wirtstier, das sind bedauerlicherweise wir. Verstrahlt, verlinkt, vernetzt. Radiowellen im Schädel auf verschiedener Frequenz. Ob in der Großstadt, auf dem Land oder dem hinterletzten Loch, ihre Satelliten sehen dich doch. Ihre Technik findet dich doch. Du denkst falsch, wenn du denkst, dass es alles Zufall sei. Du denkst falsch, wenn du denkst, die Gedanken, die sind frei. Schon als Kleinkind bekommst du Spritzen und Chemie. Fluoridhormone, Schwermetalle, der Anfang der Serie. Bei Risiken und Nebenwirkungen leck mich doch am Arsch. Stirb oder schluck ihren Fraß. Das Leben eine einzige Farce. Im neuen Totalitarismus gibt es keine Intimität mehr. Die Staatsmacht tritt die Tür zu euren Schlafzimmern ein und stiehlt uns die Kinder. Also das haben sie geschrieben. Sie stiehlt uns die Kinder. Papa und Mama, so lernen schon die Grundschüler, seien austauschbar. Ihr eigenes Geschlecht könnten sie nach Belieben wechseln. Aufklärungsunterricht gibt es Fleißkärtchen für Powerkompetenz und so weiter. Und dann kommt dann die Familie nach Hause und schläft dann ein und wieder. Sie enden dann ihr guter Mann selbst weiter von einer Schulensendung zum nächsten. Kein Wunder, dass die Scheidungsrate steigt. Bild dir deine Meinung, ja bild dir das ruhig ein. Ohne es zu merken, gehst du ihnen auf den Leim. Sie zeigen dir den Feind, den du hassen musst. Und du hast ihn völlig unbewusst. Tust du es nicht, stehst du als selbst unter Beschuss. Ein monotones Leben, das sich bald im Ende neigt. Du spürst keine Luft unter den Hügeln, noch den Puls der Zeit. Man hat ja keine Wahl, also ist alles egal. Dein Schicksal ist lange schon verbergt. Innerlich hast du resigniert. Keine Verschwörungstheorie, ist das klar? Denn wenn seit 1932 bekannt und seit den 60er Jahren eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist, dass elektromagnetische Strahlung gesundheitsschädigend ist, dann ist das eine Verschwörungstatsache. Du glaubst an Selbstbestimmung, das ist die Strategie. Deine Träume, deine Wünsche, deine Ideologie. Von hast du ihnen geboren, um zu dienen. Sie zwingen dich zu dieser Metamorphose. Das Ganze nennt man Massenhypnose.